Ich bin da so ein Fan von Abwechslung gewesen. Nee, du bist ein Fan von Ei, so ist das. Ja, das auch. Hallo und herzlich willkommen zum 10. News-Podcast im Jahr 2019. Heute geht es wieder einmal um die News der letzten Wochen und mit dabei ist heute Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Ich begrüße Olli. Hallo Olli. Hallo, ich habe 3 Cocktails mitgebracht. Oh, sehr schön. Einen für dich, für Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und Lasse, okay, jetzt hatte ich Lasse schon vorgestellt. Ja gut, oder für wen sind die Cocktails, Olli? Wo ist der 4? Tja, der Fahrer darf leider nicht trinken, ne? Ah, wer so, wer Insekten, fährt denn heute? Der kriegt einen Insektenmenschen. Ja, einen nee, Rahmen. müssen wir noch ausknobeln, wer fährt. Genau, das machen wir im Laufe des Podcasts unter der Hand. Zunächst der Hinweis, wir haben einen anderen Podcast aufgenommen, einen Themenpodcast zu Band 96, der unter die Lupe genommen wurde. Falls euch der Band interessiert, falls ihr ihn schon habt oder überlegt, ihn zu kaufen und wissen wollt, wie er uns gefallen hat, hört dort gerne mal in den Podcast rein. Kann ich nur sehr empfehlen. Genau, machen wir weiter mit Anime in Deutschland. Da ist auch etwas passiert, eine Meldung, nämlich ist Film 22 Zero, der Vollstrecker, erschienen bei Anime On Demand und danach auch bei Kase auf Blu-ray und DVD. Und die Details hat dazu Johannes. Ja, genau. Also es ist so gewesen, dass am 14. September ist Film vorab auf Anime On Demand erschienen. Das heißt vor dem klassischen Disc-Release im Laden. Konnte ab 18 Uhr gekauft bzw. ausgeliehen werden oder war ist in dem Abo dabei, wenn ihr ein Anime On Demand Abo habt. Kostet wie die vorherigen Filme 7,99 Euro, im Verleih für 48 Stunden nur 3 Euro bzw. 2,99 Euro. Und kann natürlich in deutscher und japanischer Synchronfassung dort angeschaut werden und dann 2 Tage später kam dann auch dann tatsächlich der Disc Release. Das war so ein bisschen anders als in den Vorjahren, also im letzten Jahr ist er dann zuerst auf Disc erschienen und dann bei Anime On Demand und wobei dann in den vorherigen Jahren war es immer zuerst auf Anime On Demand. Ich weiß nicht, warum man das im letzten Jahr wieder ein bisschen anders gemacht hat. Na, auf jeden Fall war er jetzt vorab 2 Tage nur verfügbar auf Anime On Demand. Besucher der Konichi hatten zum Beispiel schon die Möglichkeit, den Film vorher zu kaufen, auf dem Messeverkauf und was dann ein bisschen verwunderlich war, es gab einige Rückmeldungen von den Usern, vorhin zum Forum und im Discord, die gesagt haben, dass der Film bei Amazon leider nicht verfügbar war, beziehungsweise dass da Versandschwierigkeiten gab und er war auch zwischenzeitlich bei Kase im Online-Shop nicht verfügbar. Meines Wissens nach müsste er jetzt wieder im Shop verfügbar sein. Gab auf jeden Fall größere Probleme und Kase konnte nicht genau sagen, woran das liegt. Aber soll jetzt wieder erhältlich sein und könnt ihr gerne kaufen. Preis bewegt sich je nach DVD, Blu-ray-Version und wo er es kauft, zwischen 20 und 25 Euro. Und ja, soweit zu der Meldung, dass der Film verfügbar ist. Genau, ist ja wie immer sehr schön, dass ein weiterer Film nach Deutschland kommt. Wir konnten ihn ja schon im Rahmen der Kase Anime Nights im Kino bewundern am 25. Juni in der Synchronfassung. Und falls er euch dort zugesagt hat, dann solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen auf einen der 3 Möglichkeiten, die es ja gibt. Und Besucher der MAG in Erfurt haben, glaube ich, auch die Chance, den Film schon zu sehen. Dummerweise ist die MAG jetzt schon vorbei, wenn ihr diesen Podcast hört, also Vielleicht habt ihr den Film auf der MAG gesehen. Genau, oder ihr reist in die Vergangenheit und guckt ihn nochmal auf der MAG an. Wobei, dann könnt ihr auch in die Vergangenheit zu Konichi reisen und ihn dort schauen. Na, okay, lassen wir das. Gut, des Weiteren ist auch noch die nächste DVD-Box erschienen. Die 10. DVD-Box, letzten Freitag in den Handel gekommen bei Kase. Wie gehabt, 5 Discs, diesmal mit mehr Episoden, nämlich 27 an der Zahl. Die letzten DVD-Boxen hatten jeweils nur 24 Episoden. Demnach wieder ein paar mehr Folgen mit enthalten. Macht weiter in der vierten Staffel, die dann mit zwei weiteren DVD-Boxen, denke ich mal, abgeschlossen wird. Also mit Box 11 und Box 12. Ob es dann mit Box 13 auch in Staffel 5 weitergeht, das wissen wir noch nicht. 2020 könnte es aber dazu kommen. Sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Ich zumindest, ihr bestimmt ja auch. Ja, sicher. Gerade wenn man angefangen hat, die Episoden alle zu sammeln, jetzt auch auf Deutsch. Das Regal freut sich sehr, nicht wahr? Hier zum. Ja, genau. Ich ja, habe ja. Bestätigung. Auf jeden Fall. Ja, also ich habe auch angefangen, aber muss sagen, es hat mich dann doch ein bisschen gestört, dass immer weniger Episoden dann dabei waren und habe dann erstmal pausiert und ist natürlich jetzt auf jeden Fall eine erfreuliche Entwicklung, dass jetzt wieder ein bisschen mehr Episoden dabei sind. Ja, der Kniff ist ja dabei sozusagen, dass Kase immer eine Anime-Staffel auf drei DVD-Boxen packt und dementsprechend ist die Aufteilung natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie viele Episoden RTL 2 damals im Block nach Deutschland geholt hat. Das waren ja zuerst in der ersten Staffel recht viele, dann in 2 und 3 wurden es weniger und Staffel 4 waren dann wieder etwas mehr und Staffel 5, die jetzt ja bei ProSiebenMax zu sehen war und zu sehen ist, wenn ihr den Podcast rechtzeitig hört, da sind ja auch wieder einige mehr drauf. Also ich denke mal, die höhere Episodenzahl, wenn Kase das Muster beibehält, sollte auch beibehalten bleiben. Ja. Ja, hoffen wir es. Ja, das auf jeden Fall. Genau, dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da sind zwei neue Bände erschienen. Einmal am 5. September der normale Band 96, zu dem wir auch schon einen Podcast gemacht haben. Und dann jetzt auch am letzten Freitag. Kase und Ema haben jetzt irgendwie den gleichen Release-Termin, nachdem Kase da ein bisschen was umgestellt hatte. Ist bei Ema erschienen der Creepy Cases-Sonderband mit mysteriösen, gruseligen Fällen. Ja, mal sehen, was da so enthalten ist. Wir machen ja auch wieder einen speziellen Podcast dazu. Ihr kennt das Ganze. Ja, und werden euch dann erzählen, ob die Fälle wirklich so gruselig sind, was besser in den Band gepasst hätte, wenn es eine bessere Auswahl gäbe. Und ja, was das Bonusmaterial so für uns bereithält. Genau, dazu dann im Themenpodcast mehr. Jetzt aber zunächst mal weiter mit den Weekly-Kapiteln. Da ist auch wieder ein Kapitel erschienen, das Kapitel 1042, beziehungsweise Weekly 1042 wahrscheinlich auch, wie es jetzt ja inzwischen immer nummeriert wird. Und worum es da geht, das wird uns Lasse erzählen. Genau, der Fall um Momijioka, falls wir uns erinnern, das meiste davon ist ja im August passiert, aber jetzt sind wir noch mit einem Kapitel in den September reingerutscht. Deswegen Momijioka, ihr 4 Codepapiere, 4 Brüder, die einen Schatz suchen, ein Bruder wurde ermordet und jetzt gilt es eben daran, in einem Detektivwettstreit festzustellen, wer den Bruder ermordet hat, was der Schatz war. Und wenn Shinichi gewinnt, dann muss Heiji Momiji einen Wunsch erfüllen. Und wenn Heiji gewinnt, dann muss er gar nichts machen. Und Shinichi hat einfach eigentlich die Lösung schon rausbekommen. Das war am Ende des letzten Kapitels und dachte, Aran feuert mich an, dann löse ich meinen Fall. Aber in 1042 erinnert sich, Moment, wenn Aran so guckt, dann meint sie eigentlich was anderes und checkt, sie will eigentlich, dass ich verliere. Dann gebe ich Heiji mal sehr viele Hinweise, worauf Heiji dann erfolgreich den Fall um die 4 Brüder löst und gerade noch rechtzeitig zu einer Confession für Kasua ansetzen kann, die aber nicht klappt. Überraschung. weil Mugayuri, der nicht rum ist, falls das noch irgendjemand denkt. Wieso nicht? Woher weißt du das? weil Aoyama gesagt hat, dass rum einer von Wakita, Wakasa oder Kuroda ist. Aha, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Genau. Und ja, stattdessen, statt ein Mitglied der schwarzen Organisation zu sein, verhindert Yori ein Liebesgeständnis und macht Fotos von Mädchen an einem populären Instagram-Spot. Und Heiji und Con gucken auf die Mädchen und sagen, ach Mädchen, die verstehen wir einfach nicht, aber deswegen mögen wir sie auch eigentlich so, nicht wahr? Zinker. Und das Ganze endet dann noch so mit ein bisschen Plot-Information, der nämlich enthüllt, dass die Familie von Koji Aneda reich war. Das hätte man sich jetzt vielleicht auch schon so erschließen können. Und Koji Aneda selbst als vierfacher Shogi-Meister wird auch ein ordentliches Einkommen gehabt haben, deswegen, aber vielleicht wichtiger die Enthüllung, dass die Familie Haneda eine Verbindung zur Familie Oka hat. Das heißt, auch wenn es sich viele Leute wünschten, Momiji werden wir vermutlich nicht zum letzten Mal gesehen haben. So viel ist sicher auch außerhalb vielleicht vom Heiji Kazua Subplot. Und der Fall wird dadurch abgeschlossen. Aoyama pausiert in Anführungszeichen, bis so Ende November, wie die letzten 2 Jahre tatsächlich auch. Es gibt immer eine Pause in den letzten 2 Jahren um dieses Jahr, die von Mitte September bis Ende November geht. Hat verschiedene Gründe, zum Beispiel auch, dass jetzt gerade am Film gearbeitet wird und Aoyama zeichnet ja immer das Teaser-Poster und er zeichnet ja auch Keyframes, einige für Film 24, der im nächsten April in die Kinos kommt und Farbzeichnung für Band 97 und Arbeiten an Spin-Offs, weil da macht er ja die Storyboard-Korrekturen, die in der Pause erscheinen und Promo-Work. Er war jetzt letztens mit Mitsuru Adachi, den man ja vielleicht kennt von solchen Sachen wie Mix oder Touch oder Cross-Game. War er jetzt zum Beispiel bei einem anderen Mangaka in dem Buchladen, hat irgendwie ein bisschen Promo gemacht und durfte an die Wand kritzeln zusammen mit Adachi. Kritzeln, ja, er hat da Ja. gezeichnet. Ja, da hat er einen Con und einen Ran an die Wand gezeichnet und Adachi durfte einen Protagonisten aus seinem Manga zeichnen und der Mangaka, bei dem sie dann im Buchladen war, hat gesagt, wer sind diese Typen, die hier an meine Wand zeichnen? Hilfe. Das ist Sachbeschädigung. Ja, Ich Anzeige ist raus. verklage euch. Und das ist alles bestimmt ganz schön für ihn und bestimmt sehr gesundheitsschonend, während gleichzeitig auch noch trotzdem Dinge in Arbeit sind, denn der nächste Konfall muss ja auch vorbereitet werden. Es ist übrigens der Fall 300, der nächste Fall. Nicht, dass das irgendeine Relevanz hätte, aber nettes Trivia. Falls ihr jetzt denkt, oh, Fall 300, das muss richtig wichtig werden. Fall 200 war der Fall, wo Shiratori und Kobayashi zusammengekommen sind. Also Also, ist er super wichtig. wahnsinnig wichtig. ja, ich würde ja vorschlagen, dass man jetzt mal wieder den Fokus auf dieses Pairing legt. Die haben länger schon nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen, das ist doch eine super Idee, oder? Ja. Naja. Oder Und es wie wär's geht mit weiter Chiba und. mit Naeko und Chiba. Oder Yumi habe ich auch noch im Angebot. Vielleicht hätten wir Oh, ihn noch angenommen. Yumi und. Ja, Yumi und Shukichi ist ja immer super, weil Shukichi ist tatsächlich handlungsrelevant Wahnsinnig ab und wichtig. zu. Ja, wahnsinnig, ganz toll und wahnsinnig wichtig. Vor allem sein Bankkonto ist extrem Oh wichtig. ja. Davon kann man Davon kann man die Serverkosten decken. von 200 Millionen Yen jährlich, wie viele Con Weekly Kapitel könnte man davon kaufen? Naja, so viel gibt es ja auch nicht im Angebot, weil bis zum November pausiert wird. Und da sind wir in einem Teufelskreis angelangt, den wir jetzt durchbrechen, würde ich sagen. Indem wir zur spoilerfreien Zone übergehen. Oho, nicht wahr? Denn ich habe ja schon, ja nicht wahr, ich habe ja schon erwähnt, es gibt Spin-off-Works, die vonstatten gehen müssen, und zwar Zero's T-Zeit und ein neues Spin-off. Ui. Ursprünglich war mal angekündigt, in grauer, grauer Vorzeit, vom September 2018, dass es innerhalb von Zero's T-Zeit einen Flashback-Arc geben soll, der sich auf die Zeit in der Polizeiakademie von Junpei Matsuda, Hagiwara, Bourbon, Scotch und Wataru Date dreht. Denn die drei waren Freunde früher. Das hat sich in Film 20 und in manchen Manga-Kapiteln mal so angedeutet und dann in Kapitel 1021 wurde das dann vollständig bestätigt, dass die fünf in der Polizeischule Freunde waren, da wurde auch mal ein Bild von denen gezeigt. Und in Interviews und so hat Aoyama und Arai, Takahiro Arai, der Mangaka von Zero's T-Zeit, haben es immer wieder angeteasert und dann haben sie im September 2018 gesagt, ja, Polizeiakademie Flashback Arc kommt in Zero's T-Zeit irgendwann in der Zukunft. Please stay excited. Jetzt, ein Jahr später, ist das bisher nicht passiert. Stattdessen wurde jetzt angekündigt und auch schon veröffentlicht, dass die Polizeiakademie-Story ein eigenes Spin-off wird. Ein Spin-off von Zero's T-Zeit quasi, was erst, wo man erst dachte, das endet, weil das Wording ein bisschen weird war, von wegen letztes Kapitel von Sirius T-Zeit und so. Aber dann meinten sie nur letztes Kapitel bevor Wild Police Story, so heißt das neue Spin-off tatsächlich. Beziehungsweise eigentlich heißt es Detektiv Conan Polizeiakademie Geschichte Wild Police Story. Das ist im Japanischen der offizielle komplette Titel. Wirklich auch so Metante Conan und dann Keisatsu Gakuen irgendwas auf Japanisch Polizeiakademie und dann auf Englisch Wild Police Story. Ein wundervoller Titel. Und Wild Police Story ist jetzt auch kein regelmäßiges Spin-off, so wirklich, denn es kommen jetzt drei Kapitel von Matsuda Arc und dann geht's wieder zu Zeros T-Zeit. Und dann irgendwann zu Conan und dann vielleicht mal wieder zu Wild Police Story. Und verantwortlich ist immer noch Takahiro Arai, also nicht, dass die irgendwie parallel laufen könnten, weil Arai macht das alles mit Aoyama zusammen. Also, das ist nicht ein zusätzliches, also es kann auch nicht alles parallel laufen, wie zum Beispiel der TTS Herr Hansa war, was ja in einem anderen Magazin parallel läuft, weil das ein komplett anderer Manga macht. Aber nein, Wild Police Story ist ein Spin-off von einem Spin-off, hat auch genau die gleiche Länge wie Zero's T-Zeit und fängt aber kriegt eine komplett neue Nummerierung. Das erste Kapitel von Wild Police Story fängt auch wieder an mit Kapitel 1. Ja, ich verstehe es nicht. Was ich auch nicht verstehe ist, sie kriegen ja, das Ding ist, weil, das Ding ist, Zero's T-Zeit ist ein Slice of Life Manga und deswegen eher so, hat eher so 12 bis 14 Seiten pro Kapitel. Und ein Kapitel erscheint wöchentlich. Conan-Kapitel haben ja immer 16 Seiten. Deswegen braucht man so ein oder zwei Kapitel mehr für eine Bandveröffentlichung. Und dadurch, wie unregelmäßig Zero's T-Zeit erscheint, weil man macht sich immer lustig dafür, wie viele Pausen Conan macht, haha. Und da erscheint dann Zero's T-Zeit. Trotzdem kriegen sie die Bände von Zero's T-Zeit nicht immer rechtzeitig voll, so wirklich. Die Bände von Zero's T-Zeit und von der TTS Hansawa und von Detektiv Conan erscheinen ja seit in den letzten zwei Release-Zeitrunden erschienen diese drei Bände immer zusammen in Japan. Weil dann geht der Kunde in den Laden, sieht, ah, Conan, ah, Zero's T-Zeit, ah, der TTS Hansawa, dann nehme ich auch gleich alles drei mit, neue Bände. Und deswegen releasen die alle zusammen. Nur Zero's T-Zeit kriegt seine Bände nicht voll. Deswegen gab es in der Vergangenheit sogar schon, dass Arai dann in einer schon Sunday 2 Kapitel veröffentlichen musste, statt einem, damit sie die Kapitel irgendwie vorher rausgehauen bekommen, dass sie ihre Bände voll kriegen. Und wenn sie jetzt noch Wild Police Story als eigenes Spin-off machen, das heißt, dass potenziell würde es Sinn machen, dass die auch in den eigenen Bänden gesammelt werden. Nun ist aber die Frage, wenn sie jetzt von der Zero's T-Zeit-Veröffentlichung noch dreimal so 3 Wochen abzwacken, um Wild Police Story zu machen. Wie wollen sie dann die Zero's T-Zeit-Bände rechtzeitig vollkriegen? Noch mehr Doppelkapitel pro Woche irgendwie für Arai? Ich meine, gut, das wären dann statt 12 24 Seiten vielleicht vermutlich machbar für ihn, aber das kann doch auf Dauer nicht die Lösung sein, dass dann Doppelschichten geschoben werden müssen, weil wir haben jetzt hier irgendwie noch ein zweites Spin-off und ja, Ja. und das ist noch nicht mal, was den Inhalt von Wild Police Story angeht, wo man sich fragt, ist das jetzt Kanon? Was ist das? Amuro schlägt Matsuda einen Zahn aus. Ja. Action. Ja, toll, ne? Scheinbar hat die Polizei von Tokio guten Plan für Zahnersatz. Kriegen Haben sie ja bisher nichts von gesehen. Steuergeldern bezahlt, nicht? Ja, wundervoll. Ja, und das Ganze lässt dann jetzt so ein bisschen verwirrt zurück, weil, okay, auf Amuro, auf den Zug aufspringen, macht Sinn. Film 22 war riesig, danach kriegt Amuro sein eigenes Spin-off. Okay. Unter Fans ist diese Freundesgruppe auch irgendwie ganz beliebt. Aber ist das jetzt wirklich so der Hardcore-Massenappeal wie Amuro, dass man sagen muss, da machen wir jetzt ein dediziertes eigenes Spin-off dazu, anstatt es innerhalb von Zero's T-Zeit zu belassen. Ich verstehe diese Entscheidung nicht. Hätte ich auch so gemacht, innerhalb von Zero's T-Zeit das aufgegriffen und dort abgehandelt, weil ich verstehe auch nicht so ganz, wie das dann ablaufen wird. Das wird man dann ja höchstwahrscheinlich sehen. Erinnert sich dann Bourbon an eine Szene aus seiner Kindheit oder von der Polizeiakademie und dann gibt es plötzlich einen Flashback, der aber plötzlich in einem ganz anderen Manga zu lesen ist und ja. Dann geht es wieder weiter und dann kommt er wieder aus seiner Erinnerung zurück und das lesen wir dann in Zeros T-Zeit. Also quasi Zeros T-Zeit, ich lese den Band, oh, am Ende eines Kapitels erinnert sich Bourbon und am Anfang des nächsten Kapitels ist die Erinnerung dann vorbei und besinnt sich wieder. Das ist irgendwie Blödsinn, scheinbar. Dann macht man eine Seite dazwischen. Hier lies in Wild Police Story Band 1 nach, was da wohl passiert ist. Das ist doch Blödsinn, oder nicht? So ist es aber tatsächlich. Zeros T-Zeit Kapitel 40, das letzte Kapitel vor Wild Police Story, endet damit, dass Amuro sich im Kirschblütenregen, weil Kirschblüte ist auch das Symbol der japanischen Polizei, fängt er so von herunterfallenden Kirschblüten 5 auf und erinnert sich an seine Freunde aus der Polizeiakademie und damit endet das Kapitel, sodass er denkt, ach ja, meine Freunde, und dann sieht man so eine Seite mit so allen, mit Amuro im Vordergrund, der auf diese Kirschblüten guckt, im Hintergrund seine 4 Freunde und das ist dann halt das Ende des Kapitels und als nächstes kommt Wild Police Story, wo Amuro und Matsuda im Kirschblütenregen boxen und wie gesagt, Amuro haut Matsuda einen Zahn raus. Also ja, scheinbar soll das so funktionieren, dass Zeros T-Zeit leitet auf ein Flashback ein und der Flashback ist dann sein eigenes Spin-Off. Da hätten sie es eigentlich Zeros Flashback-Zeit nennen können. Aber ein Spin-Off von einem Spin-Off? Ich glaube, ich spinne. Also das irgendwie. Das ist ja Maß. Und eben dieser Aspekt, dass es kein Spin-Off ist, was noch parallel läuft, verwirrt mich so. Ja, es ist einfach Sinn machen, kurios. Würde es denn Sinn machen, dass man den Detektiv Conan-Manga dann vielleicht pausiert zugunsten des Spin-Offs, oder wäre das Quatsch? Dass man dann sagt, okay, dann kommt der Spin-Off vielleicht doch wieder auf eine Bandlänge und das können wir dann irgendwie anpassen mit dem Conan-Manga. Aber wer würde denn die Hauptserie, die läuft doch viel besser als das Spin-Off, wer würde die denn zugunsten des Spin-Offs? Ich wollte gerade sagen, da sind die Fans doch auch nicht begeistert. Als Fan will ich doch gerade Conan lesen und dann nebenbei ein bisschen Zeros T-Zeit und nicht andersrum, wie es jetzt eigentlich immer häufiger schon der Fall ist. Ha. Ja, bleibt in allem eine merkwürdige Entscheidung, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, dass die Wild Police Story tatsächlich auch bei Zeros T-Zeit in den Bänden mit drin landet. Oder man muss das irgendwie sehr geschickt lösen. Da bin ich wirklich auf die Umsetzung sehr gespannt. Auf jeden Fall finde ich es sehr cool. Also ich hab nichts gegen Spin-Offs, aber gegen einen Spin-Off von einem Spin-Off, da muss man wirklich mal überlegen, ob das noch sinnvoll ist. Ich meine, der Täter ist Herr Hansawa. Das läuft ja vollkommen abseits, aber jetzt Zeros T-Zeit. Und dann noch die Wild Police Story on top. Das ist dann irgendwann, sprengt man auch das Maß der Möglichkeiten, finde ich. Und ich würde Wild Police Story vom Setting her fände ich interessanter als Zeros T-Zeit. Also, da würde ich eher mal reinlesen, tatsächlich, als in Zeros T-Zeit. Aber das ist natürlich dann Geschmackssache. Aber Zeros T-Zeit hat auch in Japan auch sehr gute Verkaufszahlen, wenn mich nicht alles täuscht, nahe den Conan-Bänden. Und also erstens, das enden zu lassen, wäre vollkommener Blödsinn. Von daher auch gut, dass es oder sinnvoll, dass es weiterläuft, wenn es sich verkauft. Warum einstampfen? Und vielleicht will man jetzt mit einem zweiten Spin-Off das aufgreifen und nochmal so viel Verkaufszahlen abfarmen. Und ja, also ich weiß es nicht. Es ist halt schwierig, sozusagen dann die Verbindung herzustellen, weil man kann ja dann Zeros T-Zeit nicht weiterlaufen lassen, ohne die Erinnerung an die Wild Police Story gelesen zu haben. Oder es läuft irgendwie so ab, Amuro erinnert sich, ach ja, da waren meine 4 Freunde und dann im nächsten Zeros T-Zeit, keine Ahnung was, sagt er nur noch, ja, war eine schöne Zeit damals und es geht komplett anders wieder weiter. Ja, wie bei Conan quasi, dass einfach ein neuer Fall beginnt und man gar nicht mehr darauf anspielt und am Ende des letzten Kapitels nur Amuro mit den Freunden zu sehen war, sozusagen halboffenes Ende und man da die Leser entscheiden lässt, ob sie weiterlesen wollen oder ob es sie nicht interessiert. Das wäre natürlich eine plausible Möglichkeit. Ja, ich würde auch sagen, theoretisch ist Wild Police Story das interessantere Spin-Off. Aber braucht es ein eigenes Spin-Off? Kommt drauf an, oder nicht? Oder haben wir da jetzt schon ein erstes Kapitel? Ich glaube, das erste ist schon veröffentlicht, ja, nicht wahr? Das erste ist schon draußen. Ja, man sieht halt, Amuro und Dings boxen. Die haben mit dem Lehrer zu tun, der ist streng an der Polizeiakademie. Scotch hat irgendwie Albträume davon, wie seine Eltern ermordet wurden damals. Aber ist hier gerade der Matsuda-Arc, deswegen liegt der Fokus auf Matsuda. 3 Kapitel lang. Ja. Vielleicht hatte man noch ein Und. bisschen Sorge, weil Detektiv Conan an sich schon so lang ist mit noch über 90 Bänden und auch die Short Stories haben ja auch schon in Japan über 40 Bände. Vielleicht wollte man da ein bisschen bei Zeros T-Zeit die Laufzeit rausnehmen und dann nicht noch so einen dicken Schinken an Masse produzieren, sondern ein bisschen das Splitten auf mehrere kleine Serien. Vielleicht ist das da Ja, der aber dann hätten sie ja eine Hintergedanke. abschließen können und sagen, okay, wir machen jetzt Zeros T-Zeit ist vorerst beendet und dann machen wir wirklich das Spin-off, machen das Spin-off erstmal dann fertig, 2 Bände, 3 Bände und dann, wenn es dann vielleicht eine Zero T-Zeit Teil 2 oder so, keine Ahnung. Und dann zu Film 23 Makotos Eisenfaust oder so. Ja, hätte man ja Und kreativ zu sein Film können. 24. Ja. Aber ich meine, Zeros T-Zeit kriegt jetzt demnächst in den letzten paar Monaten jetzt den 4. Band, der wie gesagt gerade so vielleicht noch voll wird. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt zu viel ist. Also 4 Bände und dann irgendwie noch die 3 Wild Police Story kriegt man bestimmt auch in Zeros T-Zeit. Also ich meine, sagen wir jetzt mal, wir machen 3 Kapitel pro Charakter von der Freundesgruppe. Wobei 3 Kapitel für Amuro irgendwie ist dann ja auch ein bisschen sinnfrei, wie gut wir Amuro schon kennen. Also sagen wir mal vielleicht eher so 3 für die 4 anderen Freunde und ihre Beziehung zu Amuro. Dann sind wir so bei 12 Kapiteln. Die hätten wir auch noch irgendwo in Zeros T-Zeit untergebracht. Das wäre eigentlich so ein Zeros T-Zeit-Band. So ein solider Band. Das wäre dann vielleicht der 5. Band. Jo, Ja, weiß ich nicht. ist doch auch Blödsinn, einen einzelnen gesonderten Wild Police Story Band rauszubringen. Was ist denn das? Nichts Halbes, nichts Ganzes? Naja, Irgendwie. also wenn es zumindest so bleibt, vielleicht machen sie dann ja noch den 2. Matsuda-Arc und dann geht es nochmal um Matsuda irgendwie. Ah, okay, Also ja, es muss ja schön nicht limitiert sein zu, ausmelken. dass einer nur einen Arc kriegt. Hängt vermutlich auch darauf ab, wie es angenommen wird von den Lesern, klar. Ich meine, an der Polizeiakademie trainiert man 1 Jahr lang oder 9 Monate, was, wie wir durch Detektiv Conan gelernt haben, dank der Magie von Comicbuchzeit, was wir auch von den Simpsons kennen, so 1 Jahr kann ziemlich lang sein. Meinst du 96 Bände lang? Ja, oder wie bei den Simpsons, irgendwie über 30 Ja. Staffeln. Ja, ach. Und die Leute, und es gibt immer noch kein Heiji-Spin-off, das ist eigentlich vermutlich die eigentliche Tragik. Ein Heiji-Spin-off. Wie wär's denn damit? Dann lieber Ja? Bruce Akasa Spin-off. Die besten Erfindungen Hier, die Akasas. besten Hier. Erfindungen des Akasan. Nehmt doch einfach den zweitbesten dunkelhäutigen Charakter des Manga und macht was mit dem. Aber nein, stattdessen, wie gesagt, mehr Hijinks irgendwie mit der Polizistengruppe. Was ich. Und das ist nochmal alles abgesehen davon, dass ich es immer noch unfassbar schäbig finde, dass man unbedingt Matsuda in Amuros Backstory irgendwie rein retconnen musste, nur weil Matsuda populär ist bei den japanischen Fans. Das ist so schäbig. Es gibt immer, Aoyama hat immer wieder in Interviews gesagt, dass ihn ein Redakteur von der Sunday, sein zuständiger Redakteur und auch irgendwie ein Assistent, Fan von Matsuda waren, die haben gesagt, bring doch nochmal Matsuda wieder in irgendeinem Fall. Wir wollen irgendwie mal wieder Matsuda. Und Aoyama hat immer gesagt, nee, nee, nee, nee. Aber irgendwann haben sie es dann doch geschafft, über Film 20, über Umwege und so, dass man Matsuda da doch noch irgendwie wieder einbauen kann. Und ausgerechnet, es muss natürlich irgendwas mit Amuro zu tun haben, nur weil die Charaktere zufällig beide 28 Jahre alt sind, dass man sich ausdenken kann, ah, die waren zusammen auf der Schule. Das ist so schäbig und ein Cash Grab. Ich meine, wir wussten von Anfang an, dass Amuro mit Wataru Date befreundet war. Das ist ja Teil des ersten Falls da, dass die zusammen auch auf der Schule waren. Und dann kommt später auch irgendwie Scotch dazu. Das ist ja ganz nett. Das ist dann eine solide Dreiergruppe. Scotch, Date und Amuro. Musste man da jetzt wirklich noch Matsuda und Hagiwara irgendwie reinbasteln? Ja, Also. vielleicht hat sich das Gosho ja auch schon so gedacht am Anfang. Er hat gesagt, nee, ich baue dir hier nicht nochmal ein Band ein. Vielleicht kann ich ja mal ein Spin-off dazu schreiben und eine ganz eigene Geschichte dazu erzählen. Ne? Wer weiß. Vielleicht hat sich das ja mit Absicht so gedacht. Ist unwahrscheinlich, aber vielleicht. Ja, ich glaube auch. Ja. Aber jetzt stattdessen, hey, stattdessen, dass zwei von Amuros engen Freunden tot sind, sind vier von Amuros Freunden tot. Tragik. Traurig. Much sad backstory für Amuro. Und Akemi ist auch tot. Noch und trauriger. Elena. Eigentlich sind alle tot. Zähl doch mal die auf, die leben. Wen hat er denn noch? Shuichi Akai, nee, Moment. Er ist auch tot. Das so noch, das, Shiomiya nur an. da, ja. Denkt er auch, wer tot. Ja, da bleibt leider nicht viel übrig von unseren armen Amuro, aber. Die Entscheidung bleiben für uns in dichten Nebel gehüllt. Wie das Ja, zustande kam. wir werden ja sehen, wie es erscheint und wie das umgesetzt wird dann später. Das ist, glaube ich, das Entscheidende dann. Vor allen Dingen auch, wie gut es angenommen wird, ne? Das Ja, muss man auch mal das sehen. ist ja immer. Zuletzt die Verkaufszahlen von Zero State Side, die waren am Anfang gut. Also die waren richtig gut. Wie gesagt, zu so 400.000 und ein Konbanband macht zu so 600.000 bis 700.000. Aber es wurde von Band zu Band auch ein bisschen weniger und der letzte war dann eher schon so bei 300.000. Ich meine, das ist immer noch ziemlich geil, aber wie ist das jetzt mit Wild Police Story? Naja, muss man mal schauen. Und wie das bei uns in Deutschland wird, ja, das hängt davon ab. Das hängt vermutlich davon ab, wie gut ihr nächstes Jahr die Toro Amoru Selection, den Sonderband, kauft. Vielleicht werden die Leute bei EMA da mal gucken, wie gut sich der Charakter Amuro in Deutschland trägt. Zwinker, Zwinker, Zero State Zeit, nicht wahr? Zwinker, Zwinker, Marco Walz. Ja, ansonsten haben wir noch ein Detective Conan Special Concert 2019, das am 11. Oktober in Osaka stattfindet. Und Lasse hatte auch wieder ein paar Details zu. Richtig, der TV-Sender Yomiuri TV aus Osaka feiert 60. Geburtstag. Und Conan ist ja wird ja von Yomiuri ausgestrahlt, unter anderem ist eine ziemlich fette Marke. An deren Gebäude prangt auch meistens draußen irgendwie so eine Conan-Wandmalerei. Das ist alles ziemlich groß da, deswegen gibt es jetzt eben als Teil der 60-jährigen Feierlichkeiten unter anderem ein Conan-Konzert, wie gesagt in Osaka, weil da ist der TV-Sender, in der Osakojo Hall, nahe dem Schloss, wo 16.000 Leute reinpassen. Da gibt es auch einiges an Merchandise, was man sich erwerben kann. Unter anderem ein Booklet mit einem Interview mit Breakers der Band und einer Liste und Geschichte der Conan-Musik, Openings und Endings, Anime und Filme. Alles, was so die Serie musikalisch zu bieten hat. Und dazu noch Merchandise mit Illustrationen von Charakteren, wie sie fein angezogen sind für eben ein Konzert, das übliche Schlüsselanhänger-T-Shirts, Wandbanner, Clear-Files, etc. etc. Falls ihr spontan jetzt noch hin wollt, das Konzert findet am 11. Oktober 2019, 11. Oktober 2019, genau. Das Jahr ist ein bisschen überflüssig, okay. Um 19 Uhr statt, also jetzt bald, nächste Woche. Das heißt, wenn ihr jetzt noch einen Flug buchen wollt, dann sichert euch schon mal ein Ticket, entweder eins für 58 €, eins für 64 € oder eins für 85 €. Wobei der 85 € ist dann eine S-Klasse sitzt mit Merchandise dazu. Ein schönes Stange Geld, aber ich meine, wenn das von einem richtig guten Orchester gespielt wird, ist das bestimmt sinnig. Wenn ihr zufällig dahin fahrt, dann könnt ihr ja ein Foto machen und uns das auf unseren Social Media Accounts mal antwittern, der Econ News. Ich habe euren Podcast gehört und bin jetzt spontan nach Japan geflogen. Ich würde es feiern. Dann, ja, das würde ich auch ziemlich feiern, aber. Ja, das ist so eine schicke News, so hey cool, aber für die Fans in Deutschland natürlich immer so ein bisschen, ah cool, das existiert. Ja, so schön, dass das auch in solchen Bereichen vordringt, Detektiv Conan als Marke, und dass das doch so groß ist, dass man da so ein Konzert veranstaltet. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Meldung und Ich weiß nicht, wenn Conde News mir noch bezahlt, dann überlege ich mir das auch nochmal, spontan nach Japan zu fliegen und mir das Konzert anzuhören. Aber ja, gut, schauen wir mal. Ja, es kommt darauf an, wie viele Leute unsere Manga-Bände bei Amazon kaufen. Da springt ja immer ein bisschen Geld für uns ab, das dann in Johannes Reise nach Japan ja, investiert wird. Und die DVDs nicht zu vergessen, da springt noch ein bisschen mehr ab. Genau, ihr könnt einfach eure komplette Inneneinrichtung für eure Wohnung bei Amazon kaufen über unseren Link. Dann werden wir auch reich. Oder jetzt gleich bei Patreon unterstützen, dass wir da hinfliegen können und live vor Ort berichten. Nein. Das wird. Genau, connews.org/Patreon, ja. Ja. Zu den Verweisen später mehr. Genau. ja, dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan. Da haben wir wieder ein paar neue Episoden. Episode 952, 953 und 954, ein Dreiteiler zu Der ungelöste Cocktail. Und ich frage mich, ob er inzwischen schon gelöst wurde, Olli. Was ist da passiert? Ja, das ist die Frage. Und wenn wir sie nicht beantworten können, wäre an dieser Stelle Schluss. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Und die Verweise folgen genau jetzt. twitter.com/connenews und... Nein, Olli, du musst uns jetzt erzählen, wurde dieser Cocktail jetzt gelöst oder wurde er nicht gelöst? Ja, deswegen sitzen wir hier, um eben, ja, diese Manga-Umsetzung, die es tatsächlich mal wieder ist, ist ja in letzter Zeit etwas rar, aber wir haben wieder eine Manga-Umsetzung und ja, es ist ein Dreiteiler geworden und wir haben ein neues Ending, was wir vielleicht im Anschluss dann noch anreißen werden. Aber jetzt erstmal zum Inhalt der Cocktails. Nein, es geht nicht um Früchte und Gin und Wodka, sondern es geht um Amuro und Shuichi Akai. Wir starten ganz gespannt in die Episode. Und zwar stehen die sich in irgendeinem Haus gegenüber und halten sich Pistolen an den Kopf und werfen sich gegenseitig vor, nachlässig geworden zu sein. Und deswegen... sind sie jetzt in dieser Situation, in der sie sich befinden? Dann kommt das Opening und wir sind plötzlich ganz woanders. Nämlich in der Detektei Mori. Und ja, da hat Kogoro einen Klienten, einen reichen Herrn mit seinem Butler und der hat einen Drohbrief bekommen. Und ja, Kogoro soll dann sozusagen verhindern, dass er Opfer des Täters wird. Und auch Amuro kommt dann vorbei, weil er noch ein paar Sandwiches über hat und ja, schließt sich dann kurzerhand der Gruppe an und sie beschließen dann eben ein Restaurant aufzusuchen, was Black Bunnies Club heißt und es passt ganz gut, weil alle noch nichts gegessen haben und ja, dann begeben sie sich da sozusagen hin, die Klienten sind aber noch nicht da, sondern die wollen sich da halt vor Ort mit denen treffen. Deswegen gehen, ja, Kogoro, Conan, Ran und Amuro halt dahin, um eben dann auch was zu essen. Und ja, dann stellen sie erschreckend fest, oder beziehungsweise Ran stellt fest, das ist überhaupt kein normales Restaurant, sondern es ist halt ein... Bunny Club, wo die Kellnerinnen alle als, ja, Kellnerin im Hasenkostüm verkleidet sind, so mit Häschenohren und, wie nennt sich das Outfit, ist so Badeanzug ähnlich. Und ja, das findet Ran natürlich für Conan eher unangemessen, aber er sagt halt, ach, ich komme hier schon klar, guck mal, sie haben auf der Speisekarte das und das und wird schon alles super werden. Und ja, Kogoro ist auch nicht abgeneigt. Und so warten sie dann eben auf den Klienten, der dann kurzerhand später mit seinem Butler eintrifft und ihn dann eben besagten Drohbrief zeigt, den Kogoro am Anfang schon erwähnt hatte. Und da steht im Prinzip halt sinngemäß drin, dass sich der reiche Herr von diesem Bunnies Club fernhalten soll, da er sonst umgebracht wird, was Kogoro überhaupt nicht verstehen kann, weil jetzt ist er in diesem Club und... jetzt könnte er in der Tat Opfer des Anschlages werden und der reiche Herr sagt halt eben, ja, aber dafür sind sie ja hier, um mich zu beschützen und der Täter rechnet bestimmt nicht damit und wenn, dann können sie ihn hier halt auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Ja, das ist sozusagen der Plan. Dann geschehen noch so ein paar interessante Gewogenheiten. So, wir erleben so ein bisschen das Geschehen in diesem Club. Der reiche Herr hat mit einer der Kellnerinnen relativ vertrautes Verhältnis, weil sie sich zu denen an den Tisch setzt und er sie dann kurzerhand auch einlädt und die gehen sehr vertraut miteinander um und weil der reiche Herr dann eben Lust hat, lädt er auch mal eben das ganze Lokal zum Essen ein und alle freuen sich und dann beginnen sie sozusagen mit dem Essen und der Butler nimmt seine Brille ab, um die zu reinigen. Dann fällt sie ihm allerdings plötzlich runter und der reiche Herr tritt da drauf und sie geht kaputt und der Butler kann ohne Brille überhaupt nichts sehen. Deshalb möchte er zunächst zum Auto gehen und die Ersatzbrille holen, aber der reiche Herr sagt, nee, ich hab das verbockt, ich mach das, sie können ja ohne Brille kaum was sehen, ist zu gefährlich, wenn sie hier so blind durch die Gegend stolzieren. Dann begleitet Kogoran ihn sicherheitshalber. Während die beiden weg sind, löst der Butler versehentlich einen Erdbebenalarm auf dem Smartphone aus. Alle sind ganz erschreckt und die Kellnerin stellen alle ihre Gläser ab und überprüfen halt den Alarm auf ihrer entsprechenden App. Und dann stellt sich das Ganze aber als Fehlalarm raus. Er hat, weil er nicht gut sehen konnte, da irgendwas gedrückt. Und dann wiederum lernen wir noch die anderen Kellnerinnen kennen und erfahren halt, dass sozusagen das Häschen mit den meisten Verkäufen sozusagen am Ende noch einen netten Bonus einstreicht am Ende jeden Monats und deswegen gibt es auch so ein bisschen Neid unter den Kolleginnen, weil die Juri, so heißt sie, die von dem netten Herrn halt so, ich sag mal, bevorzugt wird, die sozusagen dadurch stark als Nummer 1 angesehen wird. Dann setzt sie sich halt später zu den beiden an den Tisch und plötzlich wird sie vergiftet, kippt um, weil irgendwas in ihrem Getränk war. Der Krankenwagen wird natürlich sofort gerufen, sie wird ins Krankenhaus gebracht. Dann wird die Polizei informiert, dass Megure halt kommt und hier ermittelt. Der reiche Herr sagt natürlich sofort, hier, das war ein Anschlag auf mich, weil ich bin das eigentliche Opfer. Und dann erzählt er halt der Polizei, wie das Ganze so gekommen ist, erzählt von dem Drohbrief und die ganze Situation wird bekannt. Es wird entsprechend erzählt, wer was gemacht hat zur Tatzeit und die möglichen Verdächtigen, die Juri vergiftet haben können, das sind entweder der reiche Herr, der Butler oder eben die andere Kellnerin, die sonst immer die Nummer 1 war und eben durch Juris starken Anstieg eventuell das verhindern wollte. Das sind so die drei, die in die nähere Auswahl kommen. Kogoran und der Kommissar Megure und auch Amuro und Conan stellen ihre Ermittlungen zu dem Fall an. Und währenddessen kommen Amuro immer wieder so Erinnerungsfetzen hoch an seine Zeit, als er noch ein Kind war und er damals mit der jungen Akemi in der Klinik von ihrem Vater und ihrer Mutter war. Und dann lernen wir auch in einem längeren Flashback die Familie nochmal kennen und erfahren so ein bisschen Hintergrundstory. Und am Ende wird dann sozusagen noch so ein bisschen das Ganze aufgeklärt, wie denn wer in die Situation verstrickt ist und was Juri denn entsprechend mit den einzelnen Personen zu tun hat. Und das wird, wie gesagt, am Ende aufgeklärt. Mehr erzähle ich an dieser Stelle zu dem Fall nicht, um es spannend zu halten. Und nur noch ein ganz kurzer Hinweis auf das entsprechende Ende dann, wo wir ja am Anfang mit Akai und Bourbon in dem Haus waren. Auch das wird nochmal aufgegriffen und es bleibt spannend dann zu erwarten, was die beiden denn aus ihrer eigenen Konfrontation machen werden. Ja, Olli, vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung der Episode. Was mich an der Episode oder worauf ich am meisten gespannt war bei der Episode tatsächlich, weil wir da damals auch beim Manga drüber gesprochen hatten, war tatsächlich dieser Erdbebenalarm. Also ich konnte mir das vorher nicht wirklich vorstellen, wie das klingen soll und dass da alle ihre Gläser abstellen und sowas. Und ich glaube auch, es war im Anime vielleicht ein bisschen ja, zu stark dargestellt, also oder zu laut dargestellt, aber so wie es auf jeden Fall dann dargestellt wurde, klang, war das für mich plausibel und dass die Mädels dann da erschrocken sind und ihre Gläser abgestellt haben, das ja, erschien mir plausibel dann im Endeffekt und hat mich gefreut, das dann mal im Anime zu sehen und auch wie dieser Alarm mal klingt, der da ausgelöst wird, wenn man da diese Tastenkombination drückt auf dem Handy oder wenn so ein Alarm kommt, der vielleicht auch ein Erdbebenalarm ist. Ja, war auf jeden Fall ganz spannend und die Folge an sich natürlich auch. Also diese Flashbacks waren mit Sicherheit ein bisschen interessanter als der Fall an sich, die dort stattgefunden sind, oder die Amura hatte. Und ja, natürlich die Akai-Szene, das war natürlich auch nochmal großes Kino und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und es kam mir gar nicht so gestreckt vor, also es ist ja ein Dreiteiler. In den Dreiteiler animiert worden. Allerdings war es jetzt meiner Meinung nach und meinem Empfinden nach kam es nicht unnötig gestreckt rüber. Hat mir ganz gut gefallen, die Umsetzung. Ja, muss ich sagen, was das Gestreckte angeht, hatte ich eher so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so das Gefühl, ist vielleicht ganz gut, wenn man die Episoden so nicht direkt hintereinander schaut, aber ich fand, es wurde wirklich sehr oft immer wieder gesagt, ja, sie sind der Butler, sie haben ihre Brille fallen lassen, ja, und dann ist er losgegangen, hat die geholt und, oh, dann haben sie die Tastenkombination gedrückt. Also es wurde, fand ich, sehr oft wiederholt, wie die einzelnen Geschehnisse abgelaufen sind. Das, ja, Ja, gut war vielleicht für mich. im Mittelteil vielleicht. Da hatte ich auch so ein bisschen, hatte ich auch den Eindruck, ja. Aber fand es nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Oder ganz so nervig. Es ging eigentlich, wenn man sich das so. Ja, also es war okay, ist mir halt nur in dem Moment dann so aufgefallen. Vielleicht aber eben auch, weil ich die Episoden nochmal zusammenfassend kurz hintereinander gesehen und dann nochmal nachgelesen hatte und mir das dann eher aufgefallen ist. Aber ansonsten, ja, fand ich es auch ganz gut. Ja, alles sehr gut umgesetzt, alles spannend gewesen. Auch die entsprechenden Flashbacks. Ich fand es sehr schön, die Familie Miyano kennenzulernen. Und ja, was mich ein wenig gewundert hatte, dann in der Verhaltensweise, sage ich mal, dieses Butlers. Also, wenn ich meine Brille absetze und ich sehe kaum was, dann drücke ich doch nicht irgendwie auf meinem Handy rum, weil ich irgendwelche Nachrichten lesen möchte, Ja, das kam mir auch wobei ich die komisch vor. sowieso nicht sehen kann, weil wenn ich mein Auge so einen Millimeter vor mein Smartphone halten muss, um überhaupt was zu lesen, das weiß ich nicht. Also fand ich eher merkwürdig. Ich als Brillenträger konnte das nicht so nachvollziehen, aber man weiß ja auch nicht, welche Sichtigkeit er hatte. Vielleicht konnte er das auch alles sehr gut sehen. Ach, und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es war jetzt das erste Mal, dass wir Elena gehört haben im Anime. Ja, die ist gewechselt tatsächlich jetzt. Also wir haben sie ja schon mal gehört in in der Folge die angespannte Teeparty, wo Amuro ja das zum ersten Mal Zero verrät. Da ist ja diese Frau, das ist eigentlich derselbe Flashback damit, Bye Bye Raikun und so. Und ich glaube, damals in den Episoden mit dem von Akimi zurückgelassenen Tapes, wo wir zum ersten Mal von Atsushi und Elena so richtig hören, da hat sie im Anime ja auch irgendwas gesagt, denn sie hatte damals auch schon eine Synchronsprecherin. Das war dieselbe Synchronsprecherin wie dann in der angespannten Teeparty. Und tatsächlich haben sie die Synchronstimme von von Elena Minano nochmal recastet. Die hat jetzt eine andere Synchronsprecherin tatsächlich, nämlich Megumi Hayashibara, also die Synchronsprecherin von Haibara/Shiho, spricht jetzt auch Elena. Klang für mich sinnig, muss ich sagen. Ja, ich finde, sie hat das sehr gut gemacht. Ich fand jetzt nicht, dass das zu ähnlich zu Shihu klingt. Das kriegen japanische Voice Actor ja auch immer ganz gut hin, die sowohl Eltern- als auch Kinderrollen sprechen. Man denke nur an Dragon Ball, wo Die Synchronsprecherin von Son Goku auch beide Söhne von Son Goku spricht und seinen Vater. Von daher, das ist da ganz gut. Megumi Hayashibara spricht ja sehr, sehr viel und sie ist eine sehr gute Synchronsprecherin. Viele Leute fanden es nicht so geil, dass Elenas Haarfarbe geändert wurde. Also im Manga wurde sie noch bisher noch nie mit einer Haarfarbe dargestellt, so richtig, sondern es wurde immer weiß gelassen, was so ziemlich alles sein kann, was zwischen braun und blond und irgendwelchen gefärbten Haaren. Aber ursprünglich, ganz früher, war sie braunhaarig, also richtiges Braun. Dann in der angespannten Teeparty war sie so rotbraun wie Haibara. Und jetzt ist sie weißblond wie Mary. Der sie vielleicht verwandt sein könnte, nicht bestätigt, ne? Schwester, hast du mal Könnte gehört? einen Zusammenhang bestehen haben. Ja, was ich aber nicht schlimm finde. Auch ihre Augenfarbe finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also ich meine, dass sie grüne Augen hat, ja, das ist jetzt nicht das Schlimmste. Viele haben ja gesagt, sie hat Akai-Augen, aber das stimmt gar nicht. Sie hat nicht diese typischen Akai-Augen mit den Strichen an den Seiten, sondern sie hat Augen wie Haibara, nur halt mit einer grünen Augenfarbe. Grüne Augen hatte auch schon Kasua im Anime. Das heißt nicht, dass sie Akai-Augen hat. Akai-Augen sind nicht einfach nur grüne Augen. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Guckt euch nochmal Akai ganz genau an. Alles klar, machen wir. Ja, wollen wir denn auch noch einen Blick auf das Ending werfen, was wir ja in Episode 952 das erste Mal gesehen haben? Ja, unbedingt, Olli, und du darfst auch gerne anfangen. Ja, wunderbar, also. Ja, mag sein, die eifrigen Hörer wissen es, dass jetzt einige denken, hey, ja, es geht um Ei in dem Ending und deswegen lobt der Olli das hier in höchsten Tönen. Das ist ja absolut keine objektive Meinung. Ja, mag sein, dass es damit reinspielt, aber jetzt mal ganz davon abgesehen, fand ich, weil wir in den bisherigen Endings ja eigentlich fast immer Conan, Shinichi oder Ran hatten und Conan ja ganz besonders, also eigentlich fast immer Conan im Fokus stand und jetzt haben wir das Ending gesehen und es lief und das erste, sag ich mal, was man gesehen hatte, war Ei und es blieb bei Ei und auch relativ, ja, durchgängig und auch bis zum Ende, es war eigentlich immer Ei, Ei, Ei und Conan kam eigentlich fast gar nicht, wenn ein bisschen, ganz bisschen so vor und ja, ich fand das persönlich, fand das gut, weil es war eine Abwechslung und es war eben nicht immer mal das typische Conan-Ending mit Conan, sondern wir haben mal einen Ja. ganz anderen Charakter hier, wo der Fokus drauf liegt und ja, ich weiß nicht, also ich bin da so ein Fan von Abwechslung Nee, du gewesen bist ein Fan und von Ei, so ist das. ja, das auch. Und deswegen, Ja, ja. das erinnert mich an dieses eine Ending, wo fast nur Ran zu sehen war. Und dann am Ende ganz kurz Mashinichi, wie. Ach ja, Ending Und da hat der 58. Olli gesagt, das war ein Das vorletzte schreckliches Ending. Ending, nicht wahr? Nee. Hatte ich, da müssen wir in die Cards nochmal reinhören. Das können ja die Zuhörer gerne nochmal machen. Ja, bitte. Und dann schreibt es in die Kommentare. Ja, nee, aber ansonsten fand ich auch das Lied, fand ich sehr gut. Es war nicht zu entspannt und sondern war schon ein bisschen lebhafter, sag ich mal. Und deswegen, ja, gefällt mir das aktuelle Ending sehr gut, muss ich schon sagen. Also ich bin da eigentlich bei Olli, liegt aber auch daran, dass ich Ei-Fan bin, von daher hat mich das Ending auch überzeugt gehabt. Wobei, wenn man sagen muss, wenn man was kritisieren möchte, dann ist das wahrscheinlich, dass relativ viel mit Standbildern gearbeitet worden ist. So, das fand ich ein bisschen schade, wo dann nur so die Kamera geschwenkt ist und Ei sich wirklich nur zu wenig bewegt hat, hätte sich gerne ein bisschen mehr bewegen können oder nochmal eine rasantere Kamerafahrt oder sowas, so wie am Ende, wo sie auf dieser Wiese stand, das fand ich cool, ziemlich cool. Ja, also hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können und ab und zu so diese Bildwechsel, das hätte man alles noch einen Tick noch besser machen können. Aber ja, hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen und auch die Sängerin, der Gesang, ist ja eine relativ Newcomerin, die da gesungen hat, fand ich gut, fand ich wirklich gut. Es ist quasi, als hätte man sich diese Szene aus dem Opening Misty Mystery genommen, wo ja Halberer zwischen drei Spiegeln sitzt und traurig nach unten guckt. Und dann lösen sich die drei Spiegel auf und hinter sich die Detective Boys und dann ist sie wieder fröhlich. Und das hat man zu einem gesamten Ending gemacht. Und dann hat man sich auch aus Ending 49, Kimi Enu So, wenn man sich daran erinnert, die Szene, wo Shinichi bzw. Conan in einem weißen Hemd auf einer Wiese stehen und die Kamera um ihn rumfährt und und laut der Gesang losgeht, die haben wir dann auch reingepackt, nur halt mit Halberer. Und schon ist die Abwechslung da. Ja, passt zu Halberer. Ich fand das jetzt alles okay. Ich feiere es jetzt nicht ab, nur weil es mal mehr Fokus auf Halberer legt, weil, naja, dass irgendwelche Anime-Produzenten sagen, hey, wir finden Halberer so geil, wir müssen hier unbedingt mehr Screentime irgendwo geben. Ja, davon hatte ich in Film 20, Film 19 und das Verschwinden des Conan Inugawa schon genug, das reißt mich jetzt nicht mehr vom Hocker, aber sonst insgesamt durchaus solide und ein gutes Ending. Warum es jetzt mit Sissy Sky irgendwie heißt es ja auch nur, weil die Sängerin der Bruder, die Sängerin ist der Nein, Bruder, glaube nicht. weil der Bruder der Sängerin ja das Opening singt und deswegen, Sissy Sky, weil ich bin die Schwester und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die Promo war auch so, das ist übrigens die Ja. Schwester und das sind jetzt Geschwister, die Opening und Ending machen. Das ist doch richtig cool, oder? Ja. Halber hat auch meine Schwester. Dann ist sie gestorben, kann sie sich ja mit Amore Aber sie hatte treffen. keinen Bruder, der gesungen hat. So. Noch nicht, aber wer weiß, was auch ich immer noch alles ausgräbt. Ja, das lass mal besser. Ja, wollen wir noch was anderes ausgraben? Denn wir hatten noch eine zweite Ich dachte, wir wollten uns vergraben, weil das so eine schlechte Episode ist, aber ich glaube. Was findest du? Wir haben doch noch gar nichts Ja, gehört. deswegen hören wir jetzt ja was von Johannes, Episode 955, das Geheimnis des Insektenmenschen. Oder möchtest du lieber Olli? Nein, Johannes, bitte. Nein, alles gut. Wir erzählen dann nachher noch ein bisschen was dazu. Also ich. Da hört ihr meine Stimme wieder. Gut, dann kann ich anfangen und sagen, geht euch vergraben, das ist die schlechteste Episode überhaupt. Nein. Gut, fange ich mal ganz normal an mit der Episode. Wir haben die Detective Boys, dieses Mal ohne Ai Haibara. Dafür haben wir sie dann auch wieder im Ending. Wie sie nach Kurenoso fahren und ja, dort am Bahnhof angekommen, sticht ein wenig Genta hervor, der sehr merkwürdig gekleidet ist. Mit einem ja, recht markanten Strohhut und er hat noch ein sehr großes Netz dabei. Sieht so aus, als wäre er für eine Insektenjagd gekleidet. Allerdings ist das Netz dafür viel zu groß. Und ja, wir erfahren, dass diese Reise so ein bisschen auf Genters Mist gewachsen ist, in Anführungszeichen. Und ja, beim Verlassen des Bahnhofs wissen ja auch die Detective Boys gleich, warum. Diese Stadt ist bekannt für die Insektenmensch Ranch oder Farm. Und das sollen wohl diese Insektenmenschen ihr Unwesen treiben und ja, Genta in seiner kindlichen Vorstellung möchte natürlich so einen Insektenmensch fangen. Wir wissen aber noch nicht genau, was es damit auf sich hat. Und ja, die Detective Boys machen sich auf den Weg, laufen ein bisschen durch die Stadt und kommen auf ja, eine Schreingelände, wo sie so einen Schrei gehört haben, dem versuchen sie so zu folgen. Und kommen auf dieses Schreingelände und was sie gehört haben, war aber gar kein Schrei, sondern es waren einfach nur Baustellenlärm. Und auf diesem Schreingelände haben nämlich ja, die ganzen lauter Erwachsene dort gebaut. Und als sie die Kinder entdecken, gucken sie alle ganz grimmig und Detective Boys bekommen es mit der Angst zu tun und rennen schreiend weg. Und ja, rennen zurück in die Stadt. Und dort laufen sie an einem, tja, Insektenmenschen vorbei. Zumindest hat es den Anschein. Er eröffnet gerade das Restaurant, macht den Laden auf und ja, sie bleiben stehen, gucken sich das Ganze an. Wer ist das? Was hat es damit auf sich? Und es handelt sich um einen Jungen, Koji Kabuto, der ja, dort in dieser Stadt wohnt, in diesem Restaurant. Und der trägt ein Insektenkostüm, sein kleiner Bruder auch. Und er sagt natürlich, ja, ich weiß schon, ihr habt lauter Fragen, warum sind die ganzen Erwachsenen dort auf einer Baustelle? Die Stadt ist hier verlassen, hier sind nur Kinder und warum trage ich ein Insektenkostüm und meinen Bruder? Und ja, diese ganze Geschichte möchte er aufklären und bedient sich dazu einer Bildergeschichte. Das ist so eine traditionelle Art, Geschichten zu erzählen für Kinder. Und da hat er so einen Holzkasten, den er aufklappt und hat dann so selbstgemalte Bilder. Und dann erzählt er so ein bisschen fröhlich die Geschichte, wie das gekommen ist und holt weit aus. Und das war wohl so, dass damals ein Regierungsbeamter gekommen ist in diese Stadt und er wollte unbedingt ein Casino und ein Onsen bauen in den Wald und wollte da was abreißen und neu machen. Das hat den Bürgern eigentlich sehr gefallen, aber der Bürgermeister war strikt dagegen. Und ja, es kam zu einem seltsamen Vorfall bei einer Begutachtung des Beamten, der durch den Wald gegangen ist. Da ist dann wohl ein Insekten, eine Riesenmotte auf ihn zugekommen, eine menschliche Motte. Und da haben sie alle gesagt, das ist der Fluch von der Prinzessin Gaga, die dort in diesem Schrein haust, die da die, wie sagt man, Schirmherrin der Insekten, die Göttin der Insekten ist. Und ja, das wäre wohl der Fluch. Und da ist der Mann abgehauen. Und der Bürgermeister hat sich dann kurzerhand dazu entschieden, das Grundstück selber zu kaufen, mit seiner Pension. Er ist dann in Rente gegangen, hat dort dieses Grundstück gekauft, um, wie er gesagt hatte, eine Insektenranch zu bauen. Und hat zu diesem Zweck, dann wurde erklärt, warum, was das überhaupt ist. Also es soll wohl so ein Vergnügungspark sein, in dem Menschen sich mit natürlich vorwiegend Kinder in Insektenkostümen fortbewegen können und da, weiß nicht, spielen, Spaß haben. Und das war so der Plan, den er verkündet hatte und hatte den Kindern auch aus seinem eigenen Geld schon Insektenkostüme gekauft. Das war der Grund, warum die ganzen Kinder im Dorf Insektenkostüme haben. Und ja, er wollte dann anfangen mit diesem Bau, doch bevor es dazu kam, ist er in diesem Restaurant, wo sich jetzt die Detective Boys befinden, ist er dort verstorben, kurz nachdem er dort was gegessen hat. Und ja, das riecht natürlich erstmal nach Mord. Ja, aber wie es weitergeht, ist, dass die Bürger sich dann dazu entschlossen haben, selbst dort diese Baustelle zu führen, allerdings nicht so in dem Sinne des Bürgermeisters, sondern sie haben bei dem Bürgermeister so eine Art Schatzkarte gefunden und sie vermuten, dass der Bürgermeister ein gieriger Halunke war, der sich dort dieses Grundstück gekauft hat, um dort nach dem Schatz der Prinzessin Gaga zu graben und dass er den Schatz für sich alleine haben wollte und deswegen das so gemacht hat, dass er das gekauft hat. Naja, die Bürger buddeln jetzt alle da nach dem Schatz, die Erwachsenen sind alle total gierig und die Kinder übernehmen quasi dann die Stadt und machen die Aufgaben, die eigentlich für die Erwachsenen bestimmt sind. Ja, Conan kommt das alles ein bisschen merkwürdig vor und er entschließt sich so ein bisschen nachzuforschen. Die Detective Boys bleiben erstmal im Restaurant, essen auch was und bekommen dann auch jeder ein Insektenkostüm. Und Conan macht sich auf den Weg, geht mal zur Post, geht mal zum Arzt, geht mal zum Rathaus und ja, trifft dort immer wieder auf Kinder in Insektenkostümen, die alleine den Laden hüten und forscht dann natürlich ein bisschen nach zu dem Bürgermeister, wie ist es dazu gekommen, ist es wirklich so, wie der Junge gesagt hatte und versucht dort Hinweise zu sammeln, die er natürlich auch alle sofort findet und ja. Dann an der letzten Station im Regierung beim Bürgermeister im Rathaus hört er dann Schreie von den Detective Boys. Die haben sich nämlich auf den Weg gemacht in ihren Insektenkostümen durch die Stadt, haben Insekten gespielt und sind dann an diese Baustelle geraten. Dort werden sie dann von den Erwachsenen verdächtigt, diese Kostüme zu tragen, um den Schatz der Prinzessin zu stehlen. Oder ja, jetzt wird so ein bisschen verworren, dieser Filler. Und ja, Conan kommt dann hinzu, versucht die Detective Boys das irgendwie zu lösen, aber wird dann auch entdeckt, weil die Detective Boys rumschreien und ah, da ist ja Conan, guck mal da. Und ja, dann verfolgen die Erwachsenen die Kinder, rennen den hinterher und wollen den wohl an den Kragen, weil sie die verdächtigen, dass die Kinder den Schatz irgendwie ausheben wollen. Ja, die Kinder werden bis auf einen Baum gejagt und dort fängt dann Conan an, die Sache aufzuklären, wie es wirklich war und ja. Das war im Endeffekt die Episode, ob der Bürgermeister wirklich so gierig war oder nicht. Das wird dann da geklärt. Und dann endet die Episode und ja, sie wird von einigen als der schlechteste Filler seit langem bezeichnet. Ich muss sagen, ich weiß nicht. Also was dem Fall definitiv gefehlt hat, war der Kriminalfall. Weil es stellt sich relativ schnell raus, Spoiler-Alarm, dass der Bürgermeister Krebs hatte und dass er wohl auch daran gestorben ist. Ja, und dann fragt sich natürlich so diese ganze Sache, dass dann hatte sich das eigentlich von da an erledigt, dass das kein Kriminalfall war und ja, fand ich auch deswegen ja unterdurchschnittlich schlecht und es gab natürlich auch keinen aktuellen Fall. Diese Sache, die war jetzt auch schon einige Zeit her gewesen, also es gab keine Leiche und so, die Conan hätte untersuchen können und ja, insgesamt der Filler war wirklich ja, unterdurchschnittlich. Auf tiefem Niveau. Aber was sagt ihr denn dazu? Ein Bürgermeister, der Krebs hatte und dadurch gibt es ein großes Missverständnis innerhalb der Ortsbevölkerung. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach ja, richtig. Mörder Shinichi Kudo mit dem Waldteufel, wo der Bürgermeister auch Krebs hatte und es ein Missverständnis gab deswegen und große Verwirrung. Oh Mann. Aber diesmal ohne Kriminalfall. Und ohne irgendwas, ja. Toll. Nee, also, ich weiß nicht. Also. Es endete mit Sissy Sky. Hey, das ist doch mal eine schöne Abwechslung. Ach, toll. Ja, wohl wahr. Das war wirklich das Ending, das war dann schon ein gutes Highlight, ja. Ja, muss man echt sagen. Also, ich, ja, weiß auch nicht so wirklich. Also, ich habe so ein paar positive Aspekte gesucht und naja, nicht wirklich was gefunden. Ich fand es so dann ganz niedlich, wie die Detective Boys dann da in ihren Kostümen rumgerannt sind und sich mit ihren Kostümnamen dann so Kosenamen gegeben haben, so Marienkäfer Ayumi und Libellen Mitsuhiko und Gottesanbeter Genta, so. Das fand ich ganz niedlich, wie sie sich so untereinander angesprochen haben. Und ja, die Idee war vielleicht so, war ganz nett, so, ja, die Kinder alle verkleidet in ihren Kostümen da und so, aber ansonsten, ja, war es auch wirklich merkwürdig, so. Allein die Folge an sich ist schon so hirnrissig, dass die Eltern alle rausgehen auf diese Baustelle, lassen ihre Kinder zu Hause und scheiß auf Geschäfte und alles. Wir suchen in dieser Dings da nach dem Schatz und sowas. Also, das war schon so absolut dämlich, wo man nicht nur dachte, hä, wieso und warum und. Ja, nee, also und dann auch, wie das Ganze so am Ende alles nur so aufgeklärt und so hingeworfen und ja, wir sind jetzt auf dem Baum und ich muss das jetzt noch aufklären, weil die Episodensendezeit ist ja jetzt in einer Minute zu Ende und hä? Also das war ja absolut so gar nicht gut, so zwischendurch, wie Conan dann mal so die einzelnen Stationen abgeklappert hat und Hinweise gesammelt hat, das ging da so ein bisschen in Richtung Krimi, aber er hat ja dann auch schnell das Rätsels Lösung gefunden und dann war, wie ihr schon gesagt habt, eigentlich alles klar und dann konnte man sich auch nicht vorstellen, dass da groß irgendwie was Böses hinter dem Bürgermeister steckte und ja, aber trotzdem wirkte es, wie gesagt, alles so, ja, ich kann es zusammenfassen, denn es blieb ein großes Fragezeichen, nachdem die Episode vorbeilief und ja, deswegen landet sie auch bei mir unterhalb des Durchschnitts und ich vergebe nur 2 von 5 Oh, Ayumi-Marienkäfern. immerhin Also, noch zwei, ja. Also ich muss sagen, ja. also für mich hat es da nur für einen, weiß ich nicht, eine Kakerlake, ist das ein Insekt? Eine Ja, Kakerlake natürlich. gereicht. Nein, das war wirklich so den einzigen positiven Aspekt, den hast du auch schon genannt, so dass die Kinder dann diese Rollen der Erwachsenen übernommen haben und diese Insekten gespielt haben. Das war vielleicht ganz lustig anzusehen, aber dann auch so sehen, wo Conan dann im Arzt ist und dann so sagt, ja, kannst du mir denn irgendwas sagen über den Bürgermeister? Und sie so, ja, Gesundheitsdaten sind vertraulich, kann ich dir nicht erzählen. Aber ich mach's trotzdem, weil du so ein Süßer bist. Und dann diese Aufklärung. Und übrigens, haben Sie mal ins Stadtarchiv geguckt? Da gibt's so ein Buch über die Geschichte der Stadt und da steht gar nichts drin über so einen Schatz. Das. Und alle so, nee, wie, nee. Ja, das war schon ein hartes Stück, was man sich da angucken musste. Und gibt auf jeden Fall keine Empfehlung, diese Folge anzusehen. Nein, also Kann man getrost überspringen, es sei denn, man will sich die niedlichen Kinder in den Insekten angucken oder mit dem großen Fragezeichen über die Dummheit der Erwachsenen und einfach nur noch lachen, so wie wir es gerade machen. Also, ja, bleibt abzuwarten, was die Zukunft bringt. Weiß da jemand was? Ich weiß, was die Zukunft bringt. Oho. Abracadabra, Simsalabim, hier sind die kommenden Episoden für die nächsten Wochen, beziehungsweise die nicht kommenden Episoden, denn jetzt gestern, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts, am 5.10. kam keine Con-Episode, denn in Japan findet aktuell die Rugby-Weltmeisterschaft statt, die WM, und weil das im Fernsehen übertragen wird, muss dann Con pausieren, kennen wir ja aus Deutschland auch mal, da trifft es irgendwelche AD-Serien, die keiner interessiert und nicht irgendwas Populäres. Hier ist es jetzt eben Conan. Japan hat jetzt zuletzt Irland besiegt im Rugby, die japanische Nationalmannschaft, was wohl ein ziemlicher Schock war, weil eigentlich Japan der totale Underdog war und deswegen ist der Hype gerade im Land ein bisschen hoch dafür. Also yay, schön für Japan. Schlecht für Conan-Fans. Dann, ja, gut für Japan, schlecht für Conan-Fans. Am 12. Oktober und am 19. Oktober kommt dann ein Anime, ein Filler-Zweiteiler, Episode 956, 957, das geheimnisvolle Wassertaxi, Teil 1 und 2. Und dann am 26. Oktober ein Remaster von einer alten Episode, nämlich von Episode in Deutschland 48, in Deutschland den Titel Der Mondscheinspringer. Wo man auch nochmal Conan und Ran in tollen 90er-Jahre-Sportklamotten bewundern darf, die auf einem Laufband stehen. Ein kleiner Flashback, wenn man sich für die japanischen Kinder, die jetzt irgendwie 10 Jahre alt sind und diese Remastered-Episode sehen, die denken sich wahrscheinlich auch, Papa, Mama, was habt ihr sowas damals getragen? Und die Eltern sagen so, guck nicht hin, Schatz, guck nicht hin. Und wenn ich mich recht entsinne, dann ist dann am 2. November auch wieder eine Pause. Wahrscheinlich, weil der Sendeplatz auch mal wieder anderweitig gebraucht wird. Das heißt, ein sehr, sehr laues Programm an neuem Conan-Content im Oktober und / Anfang November. Ja, das besprechen wir dann alles im nächsten News-Podcast, was passiert ist und was nicht passiert ist. Hoffen wir, dass die Episoden, die kommen, besser werden. Ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, besucht doch gerne unser Wiki, conanwiki.org, unser Forum, conanforum.org, unsere News-Seite, conannews.org oder unsere Social-Media-Seiten. Da haben wir twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, youtube.com/conannews, Instagram.com/ConanNews, ConanNews.org/Patreon hatten wir vorhin ja schon angedeutet. Wir haben ConanNews.org/iTunes, ConanNews.org/Spotify. Da könnt ihr uns beide Male gratis abonnieren. Da verpasst ihr keine Ausgabe des ConanCasts mehr, damit wir euch auch weiterhin über die aktuellen ConanNews auf dem Laufenden halten. Ja, ich hoffe, das war's. Sonst sucht bei allen anderen Social-Media-Seiten nach ConanNews. Wir sind bestimmt irgendwo überall zu finden. Ja, schaut gerne weiterhin die Episoden bei ProSiebenMax. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Jo, bis zum nächsten Podcast. Danke fürs Zuhören.